Glaub ans große Glück, glaub dem Augenblick, der dir zugelacht über Nacht. Ich sag es dir, sag du auch mir, sag, dass du mich liebst und mir alles gibst, dein Herz mich verlangt und mich fangt. Niemals darfst du mir von mir gehen, lass niemals mich allein. Ewig gleich wie die Sterne stehen, soll unsere Liebe sein. Ich glaub an dich, glaub du an mich, glaub dem Augenblick, glaub an unser großes Glück.